Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der große Bruder. Ich schluckte 2 Alka-Seltzer und 3 Kaffees und kämmte mir die Haare. Dann verstaute ich meine Tränensäcke unter einer Sonnenbrille und ging runter zum Fluss. Es dauerte eine Weile, bis die Journalistin kam, und es dauerte noch länger, bis sie ihr Kassettengerät in ihrer reisekofferähnlichen Tasche fand. Es soll einerseits ein Porträt werden, andererseits möchte ich den Alltag eines Privatdetektiven beschreiben, also auch das Unspektakuläre, das Gewöhnliche. Meinetwegen. Aber erwarten Sie nicht, dass Sie mir beim Pinkeln zusehen können. Nun, ich glaube nicht, dass sich unsere Leserinnen für so etwas interessieren. Ich dachte, Sie wollen über den Alltag schreiben. Ja, aber eigentlich mehr über den Berufsalltag. An welchem Fall arbeiten Sie gerade? Das fällt unter das Berufsgeheimnis. Sie arbeiten also zurzeit an keinem Fall. Wie fühlen Sie sich als arbeitsloser Detektiv? Ich muss doch sehr bitten. Nur weil ich mir Ihre dämlichen Fragen anhöre, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht arbeite. Detektive arbeiten ständig. Das Beobachten gehört zu meinem Beruf. Sie sind also ein guter Beobachter. Was fällt Ihnen zu dem jungen Mann ein, der da drüben auf der Parkbank sitzt? Oh, kaputte Schuhe, leicht gebückte Haltung. Anhand der Stirnfalten schließe ich auf einen Intelligenzquotienten von 36,5. Typischer Repräsentant der neuen Z-Generation. Hat ständig nur Weiber und Geld im Kopf. Wählt aber grün. Weil alle seine weiblichen Bekannten für den Regenwald sind und gegen Zahnstocher. Ich würde sagen, der Mann ist von Beruf Handlanger. Interessant. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich den jungen Mann frage, was er wirklich ist? Natürlich hatte ich nichts dagegen einzuwenden. Schließlich hatte unser eins vorgesorgt. Wir gingen auf den jungen Mann zu und die Journalistin hielt ihm das Kassettengerät unter die Nase. Entschuldigen Sie, darf ich Sie fragen, was Sie vom Beruf sind? Selbstverständlich, ich bin Handlanger. Wieso? Phänomenal! Aber ich dachte, Handlanger nennen sich heute nur noch Hilfsarbeiter. Sonst noch was? Ich bin kein Hilfsarbeiter. Handlanger ist ein äußerst schwieriger Job. Sie haben sicherlich schon gesehen, dass Politiker gerne ein Bart in der Menge nehmen. Und alle wollen dann mindestens eine Hand geschüttelt bekommen. Aber diese armen Kerls haben ja auch nur 2 Hände und da helfe ich aus. Ich bin der beste Handlanger der Stadt. Tausende habe ich schon beglückt. Ach so. Gut, das wär's dann schon. Hey Maloney, schiebst du mir jetzt einen 50er rüber? Ach, Sie kennen den jungen Mann? Aber nicht doch, ich bin bloß stadtbekannt für meine Großzügigkeit. Und ich dachte schon, Sie hätten mich reingelegt. Das war gerade nochmals gut gegangen. Ich gab dem Trottel die 50 Franken und lächelte dann ein Lächeln, das ich nur für Journalistinnen und andere Angehörige unnützer Berufsgruppen lächelte. Nicht, dass Sie jetzt glauben, ich hätte was gegen die Presse. Im Gegenteil. Nichts schmeckt besser als frisch gepresster Orangensaft. Haben Sie nicht manchmal die Nase voll von all diesen kaputten Ehen, mit denen Sie in Ihrem Beruf konfrontiert werden? Wissen Sie, es gibt 2 gute Gründe, um nicht zu heiraten. Grund 1 sind die Männer und Grund 2 sind die Frauen. Interessant. Welches war Ihr bisher schwierigster Fall? Langsam begann mich die Fragerei anzuöden. Ich verzog mein Gesicht und tat so, als denke ich angestrengt nach. In Wirklichkeit verfolgte ich ein kleines Modellflugzeug, das auf uns zugeflogen kam. Was ist denn das? Schnell, in der Gruppe! Sind Sie immer so resolut? Das Ding wäre beinahe in uns reingeflogen. Hat vielleicht einen Sprengkopf dran. Sie meinen doch nicht etwa... Man kann nie wissen. Es gibt genug Leute, die mich gerne aus dem Weg schaffen würden. Denken Sie nur an den Platzmangel in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die schrecken vor nichts zurück. Nur damit wieder ein Sitzplatz frei wird? Die Journalistin sah mich fragend an. Dann sahen wir, wie ein Mann auf uns zugerannt kam. Er war ganz bleich im Gesicht und sah ein wenig aus wie ein Mittelschullehrer, der heimlich Gedichte schreibt. Oh, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Sie müssen entschuldigen, aber das Flugzeug geriet plötzlich außer Kontrolle. Ich dachte, die Dinger könnte man nur in Sichtweite steuern. Aber sie habe ich vorhin nirgendwo gesehen. Entschuldigen Sie, aber das dürfte eigentlich nicht vorkommen. Ist ein Prototyp, hat spezielle Sensoren und kann damit Bilder verarbeiten, sodass es automatisch jedem Hindernis ausweicht. Es braucht also gar nicht mehr gesteuert zu werden. Es genügt, wenn man programmiert, wann es wieder zurückkommen soll. Aber irgendetwas stimmt mit der Software noch nicht. Der Mann rätselte noch ein wenig vor sich hin. Jetzt waren also schon die Spielzeuge mit diesen Chips vollgestopft. Irgendwann wird es auch noch kleine Malonis geben, die computergesteuert durch die Kinderzimmer schleichen und böse Buben beschatten. Der Mann verschwand wieder. Was würden Sie sagen, wenn da unten im Fluss eine Leiche liegt? Ist das wieder eine Ihrer albernen Fragen? Nein, da unten liegt tatsächlich eine Leiche. Vorhin, als Sie mit dem Mann sprachen, wurde sie angeschwemmt. Wo? Da unten, gleich am Ufer. Man kann gegen Journalistinnen sagen, was man will, aber eine Leiche von einem morschen Baumstamm unterscheiden können selbst sie. Es war der Körper eines Mannes. Eine Schusswunde in der Höhe seines Herzens machte seinen Anblick auch nicht appetitlicher. Wo ein Meloni ist, da lass dich ruhig nieder. Das muss sich wohl im Reich der Toten herumgesprochen haben. Die Journalistin war ganz aufgeregt und telefonierte ihrem Freund, der Fotograf bei einer Boulevardzeitung war. Es dauerte eine Weile, bis dieser und kurz danach auch die Polizei eintrafen. Der Tote trug keine Ausweise bei sich. Nehmen Sie doch die alberne Sonnenbrille ab, Maloney. Sie sind doch hier nicht beim Film. Aber an der Sonne. Glauben Sie, ich will mir Hautkrebs an den Augenlidern holen? Ist ja schon gut, Maloney. Also, wer hat die Leiche gefunden? Ich. Und wer sind Sie? Graziella Montegassi. Und was haben Sie hier gemacht? Einen Spaziergang. Allein? Nein, mit mir. Sieh einer an, Maloney. Und wie viel haben Sie der Dame dafür bezahlt? Ist der immer so? Ja. Ein psychologisches Problem. Ein Kindheitstrauma. Sein Teddybär hat sich erhängt. Sie sind also zusammen hier spaziert. Und dann wurde Ihr Tête-à-Tête plötzlich von dieser Leiche gestört. Ja. Kann ich jetzt gehen? Ich muss nämlich noch arbeiten. Na gut, Frau Munde, Sie können jetzt Gassi. Gehen. Kann ich auch gehen? Das könnte Ihnen so passen. Zuerst beantworten Sie mir eine Frage. Hat die Leiche was mit einem Ihrer Fälle zu tun? Keine Ahnung. Hab die Leiche nicht danach gefragt. Na, dann verschwinden Sie mal. Unter uns. Hübsche Biene, diese Munde-Dingsbums. Er lachte sein übliches Lachen. Ich machte mich wieder auf die Socken und landete in meinem Büro. Als das Telefon nach 2 Stunden noch immer kein müdes Klingeln von sich gab, wurde ich misstrauisch. Ich hob den Hörer ab. Es funktionierte. Ich rief den Weckdienst an und ließ es 3 Minuten später bei mir klingeln. Es war ein beruhigendes Geräusch. Dann ging ich zu einem Bootsverleiher und mietete ein Boot. Was ist denn heute wieder los? Zuerst will kein Schwein ein Ruderboot und jetzt kommt plötzlich der Groß heran. Ich könnte Ihnen ein Motorboot besorgen. Dauert aber eine Weile. Schon gut. Ich bevorzuge Muskelkraft zur Fortbewegung. Mir soll's recht sein. Ist aber nicht gerade das neueste Modell. Hier nehmen Sie die Schwimmweste und den Schöpfbecher. Wie oft ist das Ding denn schon gesunken? Erst einmal. Hat 8 Jahre gedauert, bis die das Boot wieder gehoben haben. Ich zog mir die Schwimmweste an und stieg in das Ruderboot. Dann begann ich zu rudern. Nach einigen schönen Umdrehungen auf dem Fluss hatte ich den richtigen Takt gefunden. Es war ganz schön anstrengend, gegen die Strömung zu rudern. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. 15 Mann und eine Pulle Schnaps. Die segelten nach Tahiti und machten dort Rabatz. 15 Mann und eine Pulle Schnaps. Sie können Sie sich ein bisschen leiser rudern? Was? Klingt ja wie eine Horde besoffener Matrosen. Aber Maloney, was machen Sie denn hier? Was sehen Sie doch? Auch unser Eins kommt manchmal ganz schön ins Rudern. Und weshalb rudern Sie gegen die Strömung? Ist doch viel anstrengender. Sie rudern ja auch gegen die Strömung. scheint in Mode zu kommen. Ja, aber ich bin dienstlich unterwegs. Sehen Sie, die Leiche wurde irgendwo flussaufwärts ins Wasser geworfen. Und hier, mitten auf dem Fluss, hat man die bessere Übersicht. Wissen Sie denn schon, wie der Tote hieß? Nein, keine Ausweise, keine Hinweise. Na, dann legen Sie sich mal in die Riemen und tun Sie was für die Steuergelder. Sie haben gut reden, Maloney. Sie bezahlen ja kaum Steuern. Apropos Steuern. Sehen Sie die Dame auf dem Motorboot? Ist das nicht die Monte Dingsbums? Tatsächlich! Hey, Maloney! Ich habe eine heiße Spur! Nicht so schnell! Ich komme mit! Ich auch! Das könnt ihr euch so fassen! Die Story gehört mir! Und weg war sie. Der Polizist ruderte noch ein wenig weiter, dann kam er kaum noch gegen die Strömung an. Schließlich ließ er sein Boot wieder zurücktreiben. Er winkte mir noch zu. Ich ruderte noch einige Minuten, dann gab ich es auf. Ich legte am Ufer an und mich ins Gras. Dann döste ich eine Weile. Als ich wieder aufwachte, verabschiedete sich die Sonne gerade von dem Tag. Der Bootsverleiher stand neben mir. Na endlich. Habe Sie überall gesucht. Ich dachte schon, Sie seien abgesoffen. Das könnte Ihnen so passen. Aber ich hasse Fische und alte Reifen. Wüsste nicht, was ich da unten verloren hätte. Das scheint ein ziemlich beschissener Tag zu sein. Die mit dem Motorboot ist auch noch nicht zurück. Nur der Bulle wurde mit seinem Boot angeschwemmt. Den hätten Sie sehen sollen. Dem taten die Hände so weh, dass er mir nicht mal die Hand geben konnte, als er ging. Der hätte vermutlich gut einen Handlanger brauchen können. Das verstehe ich nicht. Macht nichts. Schließlich ist Intelligenz auch Glückssache. Also ich gehe mal runter zum Boot. Ja, tun Sie das. Ach du grüne Scheiße. Auch das noch. Was ist denn los? Da liegt eine Leiche. Nicht schon wieder. Was soll denn bloß die Polizei von mir denken? Könnten Sie nicht einfach darüber hinwegsehen? Man muss doch nicht allem gleich ins Auge sehen. Geht leider nicht. Die Frau, die da liegt, hatte mein Motorboot gemietet. Graziella Montegassi? Ja, genau so hieß sie. Und was wird jetzt aus meinem Porträt? Die Szenen gleichen sich oft im Leben und mit ihnen die Akteure. Nun haben Wasserleichen in der Regel etwas besonders Unansehnliches an sich. Doch Frau Montegassi machte auch im Wasser noch einen ganz passablen Eindruck. Nur das Loch in ihrem Herzen sah übel aus. Die Polizisten rauchten und suchten, doch sie fanden nur mich. Schlimme Sache, Maloney. Tut mir leid um Ihre Freundin. Ich hätte Sie eigentlich warnen sollen. Sie können sich beruhigen. Die Dame war Journalistin. Nicht unbedingt meine bevorzugte Damenwahl. Wenigstens wissen Sie bei dieser Leiche, wie sie hieß. Ja, Monte Dingsbums. Scheint fast so, als ob da ein Zusammenhang besteht zwischen den beiden Morden. Also, wenn Sie das sagen, wird wohl was dran sein. Aber wir haben immerhin eine Spur. Diese Monte Dingsbums hat doch gesagt, dass sie da auf einer heißen Fährte sei, als ihr Motorboot an uns vorbeifuhr. Wir brauchen also bloß das Motorboot zu finden und dann wissen wir auch, wo diese Monte Dingsbums ans Ufer gegangen ist. Falls sie das überhaupt erreicht hat. Naja, ans Ufer kommen sie früher oder später alle, wie Sie sehen, Maloney. Nur nicht immer ans rettende Ufer. Er philosophierte noch ein wenig vor sich hin. Es war in der Zwischenzeit dämmerig geworden. Zeit für einen kleinen Imbiss. Ich aß zwei Bratwürste und schüttete noch zwei Whiskys nach. Dann ging ich zurück zum Tatort. Mein Ruderboot lag noch immer da. Ich spuckte in die Hände und ruderte, was das Zeug hielt. Schließlich konnte ich das Motorboot erkennen. Ich legte an und ging dann durch einen kleinen Park, der zu einer Villa führte. Hey, Maloney, schön ruhig bleiben. Ich beobachte das Haus schon seit einer Stunde. Sieht ziemlich finster aus. Wohl niemand zu Hause. Da wohnt auch niemand, Maloney. Ist der Firmensitz der Robotron Software AG. Eine Computerfirma? Ja, spezialisiert auf Spielzeugroboter. Die produzieren da die Software. Aber scheint niemand mehr da zu sein. Ich gehe jetzt nach Hause. Meine Frau wartet seit 8 Stunden mit dem Eintopf auf mich. Na, dann lassen Sie mal nichts anbrennen. Falls Sie morgen früh im Fluss treiben, hoffe ich, dass Sie wenigstens ein Autogramm des Mörders bei sich tragen. Ich blieb noch eine Weile. Es wurde dunkler und dunkler, dann tat sich auf einmal etwas. 2 Männer verließen das Haus durch einen Seiteneingang. Sie hatten kein Licht angemacht. Ich wartete, bis die beiden weg waren. Dann ging ich in das Haus. Die Alarmanlage störte mich nicht sonderlich. Ich tapste ein wenig im Dunkeln herum und landete vor einer Tür. Ich hatte die Hand schon an der Klinke. Da blendete mich eine Taschenlampe. Halt! Tun Sie das nicht! Wollen Sie mich etwa daran hindern? Wenn Sie da reingehen, sind Sie ein toter Mann. Sie machen mir ja richtig Angst. Wo haben Sie denn Ihre Knarre versteckt? Ich habe keine Waffe. Die Gefahr lauert hinter der Tür. Was haben Sie denn da drin? Die Hightech-Version von Nessie? So ähnlich. Lassen Sie mich zuerst reingehen. Dann erkläre ich Ihnen alles. Meinetwegen. Robby? Hörst du mich, Robby? Ich bin's, Kilias. Robby, hast du mich verstanden? Sie sind wohl völlig Mischucke. Moment, ich gehe jetzt rein. Robby, ich bin's, Kilias. Spürst du mich? Sind wir hier in einer geschlossenen Abteilung oder was? Ja, ja, Robby hat Kilias erkannt. Brave Robby. Hey, was tun Sie denn da? Ja, das ist doch ein Spielzeugroboter. Und weshalb zerstören Sie ihn? Das ist kein Spielzeugroboter, das ist ein Mordinstrument. Und ich bin nicht Meloni, ich bin eine Barbie-Puppe. Dieses Teufelsding muss zerstört werden. Er schlug noch einige Male auf den Roboter ein. Dann drehte er sich zu mir um, ging an mir vorbei und knipste den Lichtschalter an. Ich erkannte den Mann. Es war der, dessen Modellflugzeug mich beinahe geköpft hätte. Es ist wohl an der Zeit, dass ich mich vorstelle. Kilias, Bruno Kilias, ich bin Programmierer. So wie Sie sich verhalten, sieht das aber eher nach einem Systemfehler aus. Robby war unser Produkt, das Produkt von Günther und mir. Ein Roboter, der durch Kameras und Sensoren genau identifizieren konnte, welcher Mensch vor ihm stand. Aha, Bildverarbeitung wie bei dem Modellflugzeug. Genau, nur noch viel komplizierter. Robby konnte auch im Dunkeln sehen und er konnte Stimmen identifizieren und er hatte eine eingebaute Waffe. Wenn er jemanden anhand des Bildes und der Töne nicht identifizieren konnte, war er darauf programmiert, sofort zu schießen, mitten durchs Herz. Der perfekte Wachhund. Der kleine böse Sohn des großen Bruders. Und weshalb hat das Ding dann ihren Partner getötet? Die erste Leiche war doch die ihres Partners, oder? Ja, Günther, bedauerlich. Robby muss irgendwie falsche Schlussfolgerungen gezogen haben, als Günther in den Raum trat. Und wir glaubten, Robby sei schon perfekt. Und die Journalistin? Woher wusste sie von ihrem Experiment? Sie hatte Günther vor 2 Jahren einmal interviewt. Als sie die Fotos der Leiche nochmals genau anschaute, ist es ihr wieder eingefallen. Und wie kam sie in den Raum? Ich weiß es nicht. Als ich oben war und telefonierte, hörte ich plötzlich einen Schuss. Ich wusste sofort, dass Robby wieder zugeschlagen hatte. Und weshalb haben Sie Robby nicht schon nach dem ersten Unfall den Strom abgedreht? In diesem Experiment stecken Millionen. Robby war so etwas wie mein Kind. Würden Sie Ihr Kind töten, nur weil es einen bedauerlichen Fehler gemacht hat? Kilias schaute traurig auf die zerstörten Platinen und Schaltkreise. Schließlich gab er zu, die beiden Leichen in den Fluss geworfen zu haben. Den Rest überließ ich der Polizei. Ich ging zurück in die Stadt und trank in einer Bar einige Gläser. Dann flirtete ich mit einer Studentin. Es klappte. Unsere Schaltkreise schnappten ein und was meine Bilderfassung und Verarbeitung sah, war alles andere als übel. Schöne neue Welt, dachte ich und ließ mich gehen.